Da den ersten Bedecktsamern mechanische Abwehrvorrichtungen wie Dornen und Stacheln fehlten, hat man sogar die Vermutung geäußert, dass diese Pflanzen eigentlich gefressen und von den Dinosauriern verbreitet werden wollten. Letztlich sind unsere Kenntnisse über Dinosaurierfossilien sowie über Ursprung und Auseinanderentwicklung der Bedecktsamer einfach nicht so vollständig, dass wir eine enge Beziehung zwischen Dinosauriern und Bedecktsamern ausschließen könnten. Die Entstehung und Verbreitung der neuartigen Pflanzen wurden in der Kreidezeit sicher durch den steigenden CO2-Gehalt der Atmosphäre sowie durch die immer weitere Verbreitung der Bestäuberinsekten begünstigt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich herausstellen würde, dass auch die Dinosaurier beträchtlich zu diesem Prozess beigetragen haben. Insbesondere da wir wissen, dass große Tiere heute überall in den Tropen und darüber hinaus an der Verbreitung von Samen und der Veränderung von Lebensräumen beteiligt sind. Außerdem scheint kein Zweifel zu bestehen, dass die Dinosaurier von den vielgestaltigen Ökosystemen profitierten, in denen die Bedecktsamer seit dem Ende der Kreidezeit eine beherrschende Stellung einnahmen. Ausgehend von den tropischen Wäldern verbreiteten sich die Bedecktsamer als Begleiter der Dinosaurier über die ganze Welt. Auch in Richtung trockenerer, flussnaher Ökosysteme, sowie im Norden bis zum russischen Polarkreis. Möglicherweise boten sie den Dinosauriern sogar vielgestaltige Umgebungen, in denen diese ihre Eier ablegen, sich fortpflanzen und Nahrung finden konnten. Die Nahrungsketten wurden immer umfangreicher und konnten gegen Ende der Kreidezeit die riesigen fleischfressenden Tyrannosaurier ernähren. Man darf also vermuten, dass der Aufstieg der Bedecktsamer und die Tatsache, dass die Nacktsamer ihre beherrschende Stellung verloren, für die dominierenden Landtiere jener Zeit kein Hindernis darstellten, sondern ihnen im Gegenteil immer größere Erfolge ermöglichten. Populäre Darstellungen, auch solche für Natur- und Artenschutz, bringen die Dinosaurier oft mit den urtümlichen Cycadales und Nadelbäumen von Gondwana in Verbindung. In Wirklichkeit ist aber klar, dass die Bedecktsamer, deren Artenvielfalt in den megathermalen Wäldern der Kreidezeit rapide zunahm und die auch heute die Mehrzahl der Ökosysteme beherrschen, parallel zu den Dinosauriern gediehen und diese bis zu ihrem Ende ernährten. Vor rund 66 Millionen Jahren schlug dann im heutigen Mexiko ein Asteroid ein und die Beziehung der Dinosaurier zur grünen Welt war zu Ende. Wirklich? Die Darstellungen vom dramatischen Aussterben der Dinosaurier verleiten uns oft zu dem Glauben, sie seien gescheitert. Dabei vergessen wir, dass sie über einen Zeitraum von 164 Millionen Jahren existierten, womit sie eine der erfolgreichsten und langlebigsten Tiergruppen waren, die jemals über die Erde streifte. Sie lebten nämlich ungefähr 23 Mal länger als unsere Klade der Homininen und 547 Mal länger als unsere eigene Spezies. Außerdem übersehen wir, dass sie eigentlich noch heute in unserer Nachbarschaft leben und herumfliegen. Vögel sind Dinosaurier. Sie haben eine Vielzahl einzigartiger anatomischer Eigenschaften eindeutig mit den Dinosauriern aus der Gruppe der Theropoden gemeinsam, die, wie wir heute wissen, in der Vorzeit ihre engsten Verwandten waren. Wir besitzen entsprechende Fossilien. Und da Dinosaurier über Federn oder zumindest über federähnliche Strukturen verfügten, müssen wir zu der Erkenntnis gelangen, dass die Vorfahren der Vögel am Ende der Kreidezeit im übertragenen Sinn dem Weltuntergang davonflogen, der durch den Einschlag eines Himmelskörpers verursacht wurde.